2. Wörter zusammenlernen. Sprechen Sie nach, bitte. Das Bürgerbüro im Rathaus. Das Café am Marktplatz. Das Hotel in der Bahnhofstraße. Der Supermarkt in der Fußgängerzone. Das Schwimmbad am Sportplatz.